Die Delegation für japanisch-koreanische Freundschaft, verbunden von Zhu Ze unter Leitung von Koiwai Takashi, dem stellvertretenden Leiter der Versammlung der Stadtbewohner Matsumoto, zur Unterstützung der selbstständigen und friedlichen Wiedervereinigung Koreas und weitere Ausländer, besuchten am 31. Juli den Sonnenpalast Kumsusan und erwiesen den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il die Hochachtung.